Zeit, wenn es draußen friert und schneit. So kalt, so dunkel, es gibt kein Licht. Es ist die Hoffnung, die den Schatten bricht. Unheilige Zeit, wenn es herrscht nur Gier und Neid. So kalt, so dunkel, man hört nur Stolz. Es ist der Charakter stark wie Holz. Es kommt die Zeit, die für das Licht am Himmel steht. Die Zeit, die Glück bringt und nicht vorübergeht. Tief im Innern, tief im Herz ist sie es, die verbirgt den Schmerz. Unheilige Zeit, wenn es draußen friert und schneit. Am Himmel steht die Zeit, die Glück bringt und nicht nur vorüber.